introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. An der Börse habe ich die unglaubliche Summe von 10% im Monat verdient. Das war zwar hochriskant, aber ich hatte es wirklich erwirtschaftet. Der entscheidende Punkt ist doch das. Die Gier, leider gibt es dafür kein besseres Wort, gut ist. Die Gier ist richtig. Die Gier funktioniert. Und dann kamen andere Menschen dazu, die gesagt haben, mein Freund, du machst es auch für mich. Auf einmal waren es 4, 5, 10 Leute, die angelegt haben bei mir. Man will das Teil besitzen und das ist das Schlimme. Das ist wie ein Zwang. Ich muss es jetzt haben und ich will es haben. Habgier? Das ist ziemlich unsympathisch. Miese Eigenschaft. Ich habe einen Maybach gehabt, ich habe eine Yacht gehabt. Ich habe teilweise sogar mal ein kleines Flugzeug gehabt. Das ist ja meistens so mit den Dingen, die man haben möchte. Wenn man es dann hat, ist es gar nichts Besonderes mehr. Ja, das ist so eine unsympathische, raffzahnmäßige Sucht, alles zu besitzen. Ich wollte immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ab einem gewissen Reichtum, da geht es nicht mehr darum, dass sie sich sicher sein wollen, dass sie morgen noch was zu essen haben. So viele Morgen werden sie gar nicht mehr erleben, die sie dann verfrühstücken könnten. Da geht es möglicherweise wirklich nur noch darum, mehr, mehr, mehr. Genug ist nie genug. Von der alltäglichen Gier. Ein Feature von Ingeborg Breuer. In Wall Street, Oliver Stones berühmtem Film aus dem Jahr 1987, hält der von Michael Douglas gespielte Spekulant Gordon Gekko eine Ansprache vor den Aktionären einer Firma. Er möchte, dass die Firma zerschlagen wird. Im Namen höherer Renditen und im Namen der Gier. Die Gier klärt die Dinge, durchdringt sie und ist der Kern jedes fortschrittlichen Geistes. Gier in all ihren Formen, die Gier nach Leben, nach Geld, nach Liebe, Wissen, hat die Entwicklung der Menschheit geprägt. Gordon Geckos berühmter Ausspruch »Gier ist gut« wurde zum Mantra einer ganzen Ära. Er war die Symbolfigur des wilden Börsenbooms der 80er und 90er Jahre. Ein »Master of the Universe«, dessen Welt aus abstrakten Zahlenspielen um Millionen und Milliarden, aus Luxus und ausschweifenden Partys bestand. Er war so etwas wie ein Vorbild für die Manager von Hedgefonds und Private-Equity-Firmen. Die Absolventen der besten Hochschulen eiferten ihm nach. Wie es diese Söhne der großen Universitäten jetzt zur Wall Street und zur Rentenbörse von Peers & Peers drängte. Tom Wolfe, Fegefeuer der Eitelkeiten. Die Geschichten zirkulierten auf jedem Campus. Wenn man innerhalb von 5 Jahren nicht 250.000 pro Jahr verdiente, dann war man entweder ungeheuer dämlich oder ungeheuer faul. So ging die Rede. Mit 30 500.000 und diese Summe hatte noch den Makel der Mittelmäßigkeit. Mit 40 verdiente man entweder 1 Million pro Jahr oder man galt als zaghaft und inkompetent. Tu's jetzt. Mein Name ist Jordan Belfort. In dem Jahr, als ich 26 wurde, habe ich 49 Millionen Dollar verdient. Schöne Scheiße, 3 mehr und das wären 1 Million pro Woche gewesen. Und dann kam der Crash. Der Zusammenbruch der New Economy, die Pleite der Lehman Brothers, die globale Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise, die Eurokrise. Aus Gier ist gut wurde Gier frisst Hirn. Das Hirn von Managern mit ihren gigantischen Boni und Abfindungen. Das Hirn der Banker mit ihren zweitklassigen Hypothekendarlehen und faulen Wertpapieren. Das Hirn der Finanzhasardeure, die auf den Bankrott ganzer Länder wetteten. Das Casino schließen, postete Attac, das globalisierungskritische Netzwerk, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise auf seiner Website. Denn die Krise ist die direkte Folge der Gier und der Skrupellosigkeit der Banker und Fondsmanager. Die monetäre Sphäre ist für viele, selbst also auch für Ökonomen und für bestimmte ökonomische Richtungen auch so komplex, dass sie die Finger davon völlig weglassen. Professor Friedhelm Hengsbach, Mitglied bei Attac, Sozialethiker und Jesuit, kann das Wort Gier nicht mehr hören. Die wenigsten wissen, wie praktisch Geldschöpfung funktioniert, wie Geld geschaffen wird und wie das Geld in den Kreislauf hineinkommt und wer letztlich dafür verantwortlich ist, Zentralbank oder jeweils die Geschäftsbanken. Das ist das eine. Und wenn das so ist, dass das so nebelhaft ist und so mysteriös, kann man sagen, dann sucht man irgendein menschliches Antlitz, das man verantwortlich machen kann für diese Ungereimtheiten und auch für die katastrophalen Phänomene, die jetzt da in der Finanzkrise sichtbar wurden. Für Friedhelm Hengsbach ist die Psychologisierung der Auswüchse des modernen Finanzkapitalismus der Versuch, einem System, das in seiner Komplexität kaum durchschaut werden kann, menschliche Züge zu geben. Man sucht einen Prügelknaben, man sucht einen Sündenbock und der ist natürlich ideal gefunden, wenn man den Manager nimmt. Der ist dann gierig, ich frage mich, ist das Gier? Oder es ist der, sagen wir mal, der Händler, der Bankangestellte, der jetzt möglichst viele Verträge solcher Art, solcher Immobilienverträge am Ende vorlegen muss. Ist der jetzt gierig oder wird er getrieben und gejagt? Ich würde sagen, dass es eine Krankheit ist. Nils Goldschmidt, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Siegen, über die Gier. Den Menschen macht eigentlich aus, dass man in gewissem Maße, und wir alle sind fehlbar, doch so ungefähr wissen, was für uns gut ist. Wir wissen ungefähr, wie viel Paar Schuhe wir brauchen. Wir wissen ungefähr, wie viel Bier wir abends trinken sollten. Und wir wissen ungefähr, wie viel Schweinebraten für uns ungefähr zuträglich ist. Und genau das zu verlieren, das Gefühl dafür zu verlieren, was eigentlich uns als Menschen ausmacht, was für uns gut ist, was wir wirklich brauchen, das ist das Problem, glaube ich, von Gier. Dass wir nicht mehr erkennen, naja, vielleicht reichen abends 3 Bier und es müssen nicht 14 sein. Vielleicht reichen 5 Paar Schuhe und es müssen nicht 500 sein. Tja, eigentlich bräuchte ich ja keine Jacke mehr, wenn man hier sieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alleine hier unten, hier oben jede Menge und der Rest ist alles in Kartons verpackt. Also ich denke mir, ich habe bestimmt an die 20 Jacken mindestens. Es gibt unterschiedliche Formen der Gier, nicht nur die nach dem großen Geld, sondern auch die kleine Gier. Caroline B. meint, sie müsse jeden Tag eine große Flasche Cola trinken und hält das schon für eine unbezwingbare Gier. Paula S. kann an keinem Schuhgeschäft vorbeigehen und Bruno F. muss immer das neueste Smartphone haben. Ich habe 6 Geschwister und leide so ein bisschen an Futterneid. Und da will ich immer gleich alles aufessen, immer das beste Stück. Immer ist mit Gier ein Kontrollverlust über die eigenen Wünsche verbunden. Denn zum Wesen der Gier gehört ja, dass man nie gesättigt ist. Dass man immer mehr haben will, dass man nicht aufhören kann. Selbst wenn der Weg ins soziale Abseits führt. Irgendwann so mit 18 bin ich dann irgendwann mal an Automaten gekommen. Hab da Geld eingeworfen, werde dann wahrscheinlich auch gewonnen haben. Ich habe immer Kredite laufen gehabt. Ich habe über Kreditkarten mir Geld besorgt. Hab dann da Gelder verschoben und da sind schon etliche Tausende von D-Mark oder Zehntausende von D-Mark zusammengekommen. Neben dem, was ich ja so auch verdient habe. Das Geld ist immer grundsätzlich in den Automaten gelandet. Habgier, Raffgier, Habsucht oder Raffsucht ist das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz unabhängig von dessen Nutzen. Definiert Wikipedia. Das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz unabhängig von dessen Nutzen. Warum brauchte Imelda Marcos, die Frau des philippinischen Ex-Diktators, über 1000 Paar Schuhe? Warum ließ sich Bischof Thebats van Elst in seiner Residenz Bronzefenster im Wert von über 1,7 Millionen Euro einbauen? Was ist das Tolle an einer Kloschüssel mit Goldfüßen, wie sie in der Villa des ukrainischen Ex-Präsidenten Janukowitsch stand? Und warum brauchte Josef Müller 10 Autos? Dann habe ich gemerkt, aha, hast du mehr, wirst du von den Leuten umso mehr akzeptiert und anerkannt. Hast du mehr, bist du mehr. Der 58-jährige Millionenbetrüger schöpfte die unglaublichen Verdienst- und Konsummöglichkeiten unserer Gesellschaft aus, bis er den Bogen überspannte. Seit seinem 18. Lebensjahr sitzt der querschnittsgelähmt im Rollstuhl und wollte den Menschen zeigen, was in ihm steckt. 4 Steuerberatungskanzleien mit 50 Mitarbeitern und etliche andere Firmen reichten ihm nicht. Jeder hat mir als Rollstuhlfahrer auf die Schulter geklopft und hat gesagt, toll, wie er das macht, aus eigener Kraft. Und dann habe ich gesagt, ich kann noch mehr. Und da begann etwas in meinem Leben Macht zu ergreifen, und das ist die sogenannte Gier. Ich wurde gierig auf Erfolg, gierig auf Geld, gierig auf Ansehen, auf Macht und besonders natürlich das umzusetzen und anerkannt zu werden. Ich stehe auf Luxe. Tag und Nacht. Ich brauch Luxe. Tag und Nacht. Ende des 19. Jahrhunderts schrieb der norwegisch-amerikanische Soziologe Thorstein Veblen das Buch »Die Theorie der feinen Leute«. Er beschreibt darin, dass das Ansammeln von Gütern in den wohlhabenden Kreisen nicht nur der Erlangung materiellen Komforts diene. Ihr Reichtum gehe weit über das Lebensnotwendige hinaus. Der eigene Rang werde vielmehr durch Verschwendung und immer mehr Verschwendung zur Schau gestellt. Das Teure, das Nutzlose erhöhe den Besitzer und sei gerade darin unersetzlich. Wenn Sie auf einem gewissen Level stehen, dann müssen Sie mitziehen, okay? Es muss das neue Auto sein, es muss der neueste Ferrari oder Porsche sein, möglichst noch beide und noch ein BMW dazu, ein Mercedes Cabrio. Ich hatte dann 10 Autos, unter anderem einen Range Rover und also alle Automarken, die man halt so braucht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Privilegiensuche, Statusunterstreichung ein Motor dafür ist, warum man gierig werden kann, weil man natürlich einfach an Bedeutung dazu gewinnen will. Darum geht es, etwas zu haben wie demonstrativen Konsum. Ich kann zeigen, dass ich wichtig bin und zeige das dadurch, dass ich eben nicht nur ein Auto, sondern 3 oder 5 Autos vor der Haustür stehen habe, die eben kein VW Polo sind, sondern eben möglicherweise Ferraris. Das ist ein übliches Zeichen für eine Marktgesellschaft, das natürlich ökonomischer Erfolg auch eben gesellschaftlichen Erfolg mit signalisiert. Und dann, wo hast du dein Boot, dann hatte ich ein Haus am Gardasee, zuerst mal gemietet, dann kam dazu, da brauche ich natürlich ein Boot, aber ich musste das größte Boot haben, das am Gardasee gehabt. Dann habe ich ein 36 Fuß Abate mit 900 PS und da war ich natürlich all erwundet. Total ein Luxus, beruhigt meine Nerven, ich will mit Geld nur so um mich werfen, total ein Luxus, kann mich retten, Luxus ist für Vitamin. Die Gier nach mehr wurde dem Mitglied der Münchner Schickeria zum Verhängnis. Er gründete eine Vermögensverwaltung und verspekulierte das Geld seiner Kunden, von dem er sich ein Luxusleben leistete. 2007 wurde Josef Müller schließlich wegen millionenschwerem Anlagebetrug zu mehr als 5 Jahren Haft verurteilt. Seine Schulden gehen noch immer in die Millionen. Heute lebt er von einer Waisenrente und Erträgen aus seiner Biografie »Ziemlich bester Schurke«. Ja, gestern haben wir Hasch, doch heizt und schnupft mit Kokain. Und morgen sitzt man in Stadelheim, aber Hauptsache wir sind innen in der Schickeria. In der Schickeria. Jeder Mond, der ist ein Star und schnupft, wir wollt, dass er was gut in der Schickeria. Schick, schick, schick, schick, Schickeria. Schon früh gibt es jedenfalls Geschichten von Menschen, die nie genug haben können. Zum Beispiel vom phrygischen König Midas, der im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt haben soll. König Midas hatte einst einen trunkenen Begleiter des jugendlichen Gottes Dionysos vor dem Gespött der phrygischen Bauern bewahrt. »Ich gewähre dir einen Wunsch«, sprach der Olympische, der als Gott der Reben auch Bacchus heißt, »denn ich will dir meinen Dank erweisen.« König Midas überlegte nicht lange. »Erhabener Gott«, erwiderte er, »wenn ich wählen darf, so lass alles, was ich berühre, zu Gold werden.« Nur ungern erfüllte Dionysos den Wunsch des habgierigen Königs. Aber der König eilte freudig davon. Er konnte es nicht erwarten, das Gottesgeschenk zu erproben. Zunächst frohlockte er, dass Dionysos Wort gehalten hatte. Der Zweig, den er vom Baume brach, verwandelte sich in schimmerndes Gold. Der Stein, den er aufhob, wurde zum Goldklumpen. Die Ähren wie das Obst, das er pflückte, glänzten golden in seinen Händen. Der Türpfosten, selbst das Wasser, das seine Hände berührten, verwandelten sich in Gold. Natürlich ist die Moral von der Geschichte, dass Gier selbstzerstörerisch ist. Denn alles, was Midas anpackte, auch der Becher mit Wein, das Brot, der Braten, verwandelte sich in Gold. Seine Habsucht wäre sein sicherer Tod gewesen, hätte Dionysos sich auf Midas Flehen hin nicht erweichen lassen und das todbringende Geschenk zurückgenommen. Insbesondere die Religionen mahnten immer wieder vor der Schädlichkeit der Gier. Der Buddhismus stellte das Streben nach immer mehr sogar an den Anfang allen menschlichen Leidens. Und dieses Leiden wird erst in dem Augenblick aufhören, wo der Mensch seine Gier überwinden kann. Avaritia, das lateinisch sowohl Geiz als auch Habgier bedeutet, heißt seit dem Ende des 4. Jahrhunderts in der christlichen Theologie auch eines der 7 Hauptlaster des Menschen. Der dazugehörende Dämon ist der Mammon, der die Menschen zur unmoralischen Anhäufung von Besitz verführte. Das ist ja das Entscheidende, dass solche Sünden vom Grad der Tugend abweichen, weil sie nicht mehr die Mitte wahren. Das Verlassen der Mitte, von dem Friedhelm Hengsbach spricht, ignoriert das Memento Mori, die Vergänglichkeit, die in jedem Augenblick über der menschlichen Existenz schwebt. Denn nie sollte vergessen werden, dass alles, was man auf Erden erwirbt, zurückgelassen werden muss. Am Ende aller Tage zählen nur die guten Werke, die man getan hat. Da gibt es eine wunderschöne Geschichte von Tolstoi, die sich schnell erzählen lässt. Wie viel Erde braucht der Mensch, heißt die Geschichte. Der Bamberger Soziologe Professor Gerhard Schulze. Ein Bauer schließt einen Pakt mit dem Teufel. Er bekommt alles Land, das er an einem Tag umschreiten kann. Er rennt am Morgen los, kommt am Abend erschöpft an, hat ein riesiges Stück Land umgangen, das ihm jetzt gehören würde, aber er fällt hin und stirbt. Und die Antwort lautet auf die Frage, auf die Titelfrage der Geschichte, wie viel Erde braucht der Mensch? Er braucht ein Grab, um drin beerdigt zu werden. Allerdings hat das Christentum ein durchaus zweischneidiges Verhältnis zum Besitz. Denn da gibt es im Matthäusevangelium der Bibel das Gleichnis von dem anvertrauten Geld, das wie ein Loblied auf das zinstragende Kapital klingt. Ein reicher Mann rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der, der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Lange Zeit später kam der Herr wieder und forderte Rechenschaft von seinen Knechten. Und er lobte die beiden Knechte, die seinen Besitz gemehrt hatten, und setzte sie auch als Herren ein. Da trat auch der herzu, der 1 Zentner Silber empfangen hatte. Er hatte das Silber sorgfältig gehütet und gab es dem Herrn ehrlich zurück. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Und er nahm ihm seinen Zentner Silber ab und verteilte ihn an die, die sein Vermögen vermehrt hatten. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Dass das Christentum und das Streben nach mehr sich überhaupt nicht ausschließen, beschrieb vor über 100 Jahren auch der bekannte deutsche Soziologe Max Weber. Habgier, Geldgier, skrupellosen Erwerbstrieb hat es immer und überall gegeben. Fasst Max Webers Ehefrau dessen Theorie zusammen. Aber Bejahung des Gelderwerbs um seiner selbst willen, nicht als Abenteuer, sondern als ständige sittliche Pflicht, ist nichts Selbstverständliches, sondern es besteht erst von einer bestimmten Epoche an. Damit dies geschah, musste der abendländische Mensch, speziell das abendländische Bürgertum, zu einer bestimmten Lebensführung erzogen sein und gelernt haben, rationale, methodische Arbeit als sittliche Pflicht aufzufassen. Gier hat es zu allen Zeiten gegeben, so Max Webers These in seinem bekannten Buch »Die Geburt des Kapitalismus aus dem Geist des Protestantismus«. Aber vorkapitalistisch stand eine solche Gier, ebenso wie Menschen, die ökonomisch allzu erfolgreich waren, immer unter dem Verdacht der Unmoral. Doch mit dem Protestantismus, genauer mit dessen kalvinistischen und puritanischen Vertretern, wurde der Erwerb von Geld und Reichtum geradezu gottgefällig. Denn der durch harte Arbeit erworbene Wohlstand könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass Gott es mit den Reichen besonders gut meinte. Wirtschaftlicher Erfolg musste sich nicht mehr rechtfertigen, wenn man zugleich ein frommes Leben führte. Nur, was sollten diese frommen, hart arbeitenden Menschen jetzt mit ihren erwirtschafteten Gewinnen machen? Sie reinvestierten sie und entwickelten damit den Kapitalismus weiter. Doch dann begannen sie eben auch, sich Pelze zu kaufen, Schmuck für ihre Frauen, und gaben dann große Ölbilder in Auftrag, auf denen sie mit den Pelzen und dem Schmuck abgebildet wurden. Und so gewannen schließlich äußere Güter eine unentrinnbare Macht über den Menschen, heißt es bei Max Weber. Dieser ökonomische Erfolg zieht aber Früchte nach sich. Die stehen dann da als Luxusautos und wundervolle Möbel und Flugzeuge, die einen in entfernte warme Erdteile bringen, und die verlocken einen. Und das sind die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus, die diese Ambivalenz des Habens im christlichen Glauben auch widerspiegeln. Karl Marx deutete das Streben des Kapitalisten nach Besitz als reine Gier. Zumindest aber ist unser ganzes Wirtschaftssystem darauf aufgebaut, dass genug immer zu wenig ist. Dass die Wirtschaft ständig wächst und beständig neue Wünsche geweckt werden, neue Begehrlichkeiten. Nur so scheint es zu funktionieren. Ist Gier im Kapitalismus also sozusagen systemimmanent? Es gibt unglaubliche Verdienstmöglichkeiten, es gibt unglaubliche Möglichkeiten für Konsum, es gibt Möglichkeit, seine auch fragwürdigen Vorlieben auszuleben. Nils Goldschmidt, Professor für Wirtschaftswissenschaften. Aber es wäre verkehrt, den Kapitalismus als System so zu verstehen, dass er notwendigerweise auf Gier beruht. Der Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden. Beschrieb der britische Ökonom John Maynard Keynes in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts das Funktionieren des kapitalistischen Systems. Seine These geht zurück auf eine Erkenntnis des Begründers der modernen Volkswirtschaftslehre Adam Smith. In seinem 1776 entstandenen Buch »Der Wohlstand der Nationen« beschrieb Smith, wie auf einem freien Markt der Egoismus des Einzelnen letztlich dem Nutzen des Allgemeinwohls dient. Denn wie von einer unsichtbaren Hand geleitet, diene der Eigennutz aller der Mehrung des Wohlergehens aller. Wenn es um mein tägliches Brot geht, verlasse ich mich nicht auf die Menschenliebe des Bäckers, sondern auf seine Gewinnsucht, schrieb Adam Smith. Es geht Adam Smith eben gerade darum zu zeigen, der Mensch ist nicht gierig, sondern er ist egoistisch, er ist selbstinteressiert. Es geht darum, dass Menschen die Dinge, die für sie von Interesse sind, selbst verfolgen. Er spricht eben über Self-Interest, Selbstinteresse, über seine Interessen. Er spricht darüber, dass der Mensch eigentlich gut daran tut, seine aufgeklärten Interessen zu verfolgen. Er spricht sogar an vielen Stellen von Self-Love, also von Selbstliebe. Also was ganz anderes als Gier. Weil aber jeder seinen eigenen Interessen nachgeht, alle aber Geschäfte miteinander machen wollen, kommt es zu einer Balance der unterschiedlichen Interessen. Man muss sich immer klar machen, Adam Smith gehörte zur schottischen Moralaufklärung, zur schottischen Moralphilosophie, und es ging diesen Denkern darum, klarzumachen, dass der Mensch die Möglichkeit hat, seine eigenen Interessen selbst zu erkennen. Und wenn der Mensch wirklich erkennt, was für ihn gut ist, was seine eigenen Interessen sind, und wenn alle Menschen diesen Interessen nachgehen, ihren eigenen, ihren guten Interessen, dann kann sich eben harmonisch, dann kann sich kooperativ auch Gesellschaft entwickeln. Adam Smiths unsichtbare Hand ist unsichtbar, weil es sie nicht gibt, polemisierte gegen ein solches harmonistisches Wirtschaftsbild der frühere Weltbank-Chefökonom und spätere Marktkritiker Josef Stiglitz. Zumindest hat diese Hand oft genug nicht für Ordnung und Gemeinwohl, sondern für Krisen und Exzesse gesorgt. Was eben die Aufklärung gedacht hat, dass jeder im Prinzip sich darüber klar werden kann, was ihm eigentlich gut tut, was seine eigenen Interessen sind, ich glaube, das ist eine Überschätzung, weil eben im Prinzip die Leidenschaften, die Emotionen, die Gefühle abgekoppelt werden. Aber den Menschen machen eben auch diese Leidenschaften und diese Gefühle aus. Und deswegen kann aus Selbstinteresse Gier werden. Wer wäre nicht gerne Aktionär? Wer wüsste dazu nicht gern mehr? Meine Herren, ich weiß noch, meine Oma, immer konservativ angelegt, ihre 2,50 Mark damals noch. Aber selbst die hat dann irgendwann bei dieser T-Aktie zugegriffen. Ich wär so gerne Millionär. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, großes Maul. Bin weder Doktor noch Professor, aber ich bin stinkend faul. Ich habe keine reiche Freundin und keinen reichen Freund. Von viel Kohle hab ich bisher leider nur geträumt. Es war ein gigantischer Werbefeldzug. 1996 ging das ehemalige Staatsunternehmen Telekom an die Börse. Aus einem Volk von Aktienmuffeln sollte ein Volk von Kleinaktionären werden. Der Schauspieler Manfred Krug warb für die Volksaktie als eine Investition für die Zukunft. Die T-Aktie wurde hochgejubelt zu einer risikolosen und sicheren Anlage. Es war der Beginn einer jahrelangen Aktien-Euphorie in Deutschland. Ich hatte schon großes Vertrauen in diese Telekom-Aktien. Die haben so viel Werbung betrieben, dass ich dachte, das Risiko wird man nicht eingehen, Menschen zu betrügen. So wie Christa G. dachten viele. Die erste Tranche der Aktie wurde mit 28,50 Mark, also 14,57 Euro ausgegeben. Und dann stieg und stieg das Papier, zeitweise auf über 100 Euro. Müssen wir nicht mehr arbeiten? Fragte die Bild-Zeitung. Wer keine Aktien kaufen wollte, war hoffnungslos hinter der Zeit zurück. Auch in meinem Bekanntenkreis hat man viel über diese Aktie geredet. Es schien fast eine Pflicht, T-Aktien zu kaufen. Und Christa G. kaufte. Sie hätte auch mehr gekauft. Aber der Run war so groß, dass die Ausgabe der Aktie limitiert wurde. Damals waren es knapp 7.000 Mark. Ja, heute wären das 3.500 Euro. Und dann kam der Absturz. Im Juni 2002 notierte die Aktie auf ihrem Tiefstand 8,14 Euro. Millionen Anleger verloren ihr Geld. Heute sind es gerade mal 900 Euro an Wert. Anders gesagt, Christa G. verlor 75% ihres investierten Geldes. So ist es. Der Absturz der T-Aktie läutete das Platzen der New Economy-Blase ein. An den Börsen ging es abwärts. Der neue Markt erwies sich als Kapitalvernichtungsmaschine. Hochgejubelte Internetfirmen floppten. Milliarden wurden verbrannt. Ein Phänomen des Casino-Kapitalismus unserer Tage? Keinesfalls. Bereits in ihren Kinderschuhen wurde die kapitalistische Geldwirtschaft von gewaltigen Erschütterungen heimgesucht. Anfang des 17. Jahrhunderts avancierte die exotische, aus dem Nahen Osten stammende Tulpe zum Statussymbol der Niederländer. Der Handel mit Tulpenzwiebeln begann zu florieren. Ein ganzes Volk träumte davon, schnell und mühelos reich zu werden. Die begehrten Tulpenzwiebeln wurden nicht nur an der Börse, sondern auch in Wirtshäusern gehandelt. Innerhalb von 3 Jahren stiegen die Preise um das 50-fache. Als im Jahr 1637 bei einer Auktion die geforderten Preise nicht erzielt wurden, platzte die Spekulationsblase. Panikverkäufe waren die Folge und die Preise fielen binnen weniger Tage um über 95%. Fast die Hälfte der Bevölkerung hatte in den Tulpenboom investiert und tausende Menschen verloren ihr gesamtes Vermögen. Es war die erste Spekulationsblase der Geschichte. Zur Aufstockung meiner Rente, die ich nächstes Jahr bekomme. Also für das waren sie gedacht. Die 15.000 Euro, die Helene F. bei dem pleitegegangenen Windkraftunternehmen Procon anlegte. Also dass es irgendwo ein kleines Risiko gibt bei den hohen Zinsen, das ist klar. Also das ist ja bei jeder Anlage. Je höher der Zinssatz, umso risikoreicher. Das ist bei Aktien, das ist überall so. Aber dass jetzt dann wirklich dann mal alles weg wäre, also mit dem habe ich nicht gerechnet. Ist es schon gierig, wenn man das meiste für sich herausschlagen will? Wie Helene F., die Kleinaktionäre der Telekom, die Tulpenzwiebelspekulanten im 17. Jahrhundert? Gierig würde ich jetzt nicht sagen. Also das Wort finde ich überhaupt nicht gut. Weil dann dürfte man, wenn man Auto kauft, wenn man Immobilien kauft, man handelt ja immer wegen Rabatte, wegen Zinssätze und so. Also dann ist eigentlich ja fast jeder gierig. Der Mensch ist immer auf der Kante, in die Gier abzurutschen. Das ist das Problem, dass wir oft 2 Dinge miteinander vermischen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Nämlich auf der einen Seite die krankhafte Gier, das fehlende Gefühl für Grenzen einerseits und andererseits eben das durchaus gesunde Interesse, seine eigenen Bedürfnisse durchzusetzen, seine eigenen Bedürfnisse befriedigen zu wollen. Und was wir in der öffentlichen Diskussion haben, ist eigentlich eine unglückliche Vermischung von beiden. Aber was ist mit den Millionen Boni der Manager? Einem Firmenjet, der für Privatflüge genutzt wird, dem Streben nach den höchsten Renditen. Und warum regt sich nicht jeder auf, dass der Fußballer Cristiano Ronaldo bei Real Madrid jährlich 17 Millionen Euro netto verdient? Das Gerechtigkeitsproblem ist natürlich jetzt nicht den Einzelnen anzulasten. So Professor Friedhelm Hengsbach, Sozialethiker. Unter gesellschaftlichen und politischen Rechtfertigungsdruck gerät die vermeintliche Gier vor allem, wenn es um Fragen der sozialen Balance geht. Wenn Millionen Boni und Abfindungen Niedriglöhnen von ein paar Euro gegenüberstehen. Wenn VW-Manager Martin Winterkorn mit 14,7 Millionen Euro Jahresgehalt 170 Mal mehr verdient als der normale Arbeiter. Anders als noch vor wenigen Jahren ist heute mindestens die Hälfte der Deutschen mit ihrer Wirtschaftsordnung unzufrieden. Sie halten sie für ungerecht. Wer hat das in Gang gesetzt? Und da haben Sie für alle diese Prozesse, die Entregelung der Arbeitsverhältnisse, haben Sie bestimmte Gesetze. Nicht? Das Beschäftigungsförderungsgesetz, damals unter der rot-grünen Koalition, das Leiharbeitsgesetz, das Befristungsgesetz, die Frage des Kündigungsschutzes, es ist ja alles politisch angeleiert worden. Die Gier ist sozusagen politisch abgesegnet. Und die Politik muss letztlich darüber entscheiden, was gerecht ist. Man hat gemeint, der Wohlstand aller würde sich heben, wenn man also die oberen Einkommensschichten, die Wohlhabenden besonders begünstigt, steuerlich entlastet, ihnen Anlagemöglichkeiten bietet und umgekehrt auch im unteren Bereich möglichst viel Druck ausübt. Das war ja so die herrschende Ideologie der, würde man sagen, letzten 30 Jahre, bis es dann in der Finanzkrise dann krachte. Nicht? Was, da sah man dann die Folgen. Hundesteuer, Tabaksteuer, Kfz- und Ökosteuer, habt ihr echt geglaubt, mehr kommt nicht. Umsatz- und Getränkesteuer machen zwar das Bierchen teuer, doch das ist mir noch zu wenig. Denn es habt ihr mich gewählt und jetzt habt ihr den Salat. Ich bin noch mal ein paar Jahre euer Kanzler. Was du heute kannst versprechen, darfst du morgen wieder brechen. Und drum hole ich mir jetzt jeden einzelnen Geldschein. Euer Pulver, eure Kohle, euer Sparschwein. Ich habe sehr viel verdient und habe auch sehr viele Steuern bezahlt. Dann habe ich immer zu meinem Berater gesagt, wie kann man meine Steuern wieder zurückholen? Und dann hat er gesagt, die kann man zurückholen. Das andere ist, dass tatsächlich selbstständige Freiberufler in einer ganz anderen Situation sind oder sein können, als diejenigen, die angestellt sind, bei denen die Steuer schon quasi an der Quelle abgeführt wird. Wolfgang Franzen, Soziologe an der Forschungsstelle für empirische Sozialökonomik in Köln. Sein Spezialgebiet: Steuerpsychologie. Das wirkt psychologisch natürlich anders. Ne? Also Sie sehen diesen Brutto-Netto-Unterschied und es ist also dieser Punkt, dass eben viele Wohlhabende erstmal über das Geld verfügen und einen Teil dieses Geldes dann quasi aktiv an den Staat abgeben müssen. Deutschlandfunk. Die Nachrichten. Im Prozess gegen Bayern-Präsident Uli Hoeneß sollen noch einmal Zeugen gehört werden. Ein Betriebsprüfer und ein EDV-Fachmann sind vor Gericht geladen. Seit einiger Zeit hat sich zu gierigen Bankern, Zockerkapitalisten und renditegeilen Finanzinvestoren noch eine andere Spezies gesellt. Die Spezies der reichen Steuerhinterzieher. Inzwischen sollen sich die von Hoeneß hinterzogenen Steuern auf mindestens 27,2 Millionen Euro belaufen. Der Fall Uli Hoeneß war der Höhepunkt in einer Reihe mehr oder weniger prominenter Steuerhinterzieher. 2008 wurde der Ex-Postchef Klaus Zumwinkel angeklagt, über 1 Million Euro Steuern am Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Der frühere Chefredakteur der Zeit, Theo Sommer, gab 649.000 Euro nicht beim Finanzamt an. Alice Schwarzer hatte ein Schwarzgeldkonto mit über 2 Millionen in der Schweiz. Superreiche transferieren ihre Gelder in Steueroasen wie die Cayman Islands. Je wohlhabender sie werden, umso mehr koppeln sie sich auch von staatlichen Leistungen ab. Sie haben eine private Krankenversicherung. Sie schicken ihre Kinder vielleicht in den privaten Kindergarten, in die private Schule. Sie haben private Gesundheitssysteme und so weiter und so fort. Also sie fragen sich immer häufiger, wenn ich das sowieso alles privat bezahle, wozu brauche ich denn den Staat überhaupt? Also es kann auch gut sein, dass diese Leute jegliche Bodenhaftung verlieren, weil sie in ihrem alltäglichen Leben das ja auch erfahren. Das wird ihnen ja auch wiedergespiegelt. Immer wenn den Steuerbehörden ein reicher Steuersünder ins Netz geht, geht ein Schrei der Entrüstung, gepaart mit einer Portion Schadenfreude, durchs Land. Während Millionen von Menschen in der Bundesrepublik hart arbeiten und gerade mal von ihrem Geld leben können, schaffen die Superreichen ihr Vermögen am Finanzamt vorbei in die Steuerparadiese dieser Welt. Und alle sind sich einig, natürlich hat der Staat das Recht auf Steuern. Keinesfalls können Steuern zu hoch sein. Wer nicht zahlt, ist vielmehr ein Schuft. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, hatte Anton Hofreiter, Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion, in einer Presseverlautbarung erklärt. Und dass einer, der, wie Hoeneß das Gemeinwesen bestiehlt, aus seinem Job rausfliegen müsse. Hofreiter hatte allerdings selbst, so wurde im Mai dieses Jahres bekannt, jahrelang keine Steuer für seine Zweitwohnung bezahlt. Andere Politiker ebenso wenig. Da ist sicherlich allgemein bekannt, dass Putzfrauen zum größten Teil wahrscheinlich schwarz beschäftigt werden. Ehrlich gesagt, ich beschäftige meine auch schwarz. Allerdings kenne ich auch wiederum einige Putzfrauen, die nicht so gerne versichert werden möchten, weil sie das Geld selber auch lieber schwarz einstecken. Das heißt, sie profitieren eben dann auch davon, von dieser Schwarzarbeit. Steuerhinterziehung kommt quasi in allen Schichten vor. Aber es ist in der Tat so, dass es in wohlhabenderen Schichten häufiger vorkommt. Ich meine, ich kenne aber auch einige Leute, ziemlich viele Leute übrigens, die das auch so machen, die zum Beispiel auch Zweitwohnungen renovieren lassen und eben 2.500 Euro zum Beispiel sparen, weil sie es eben halt schwarz machen lassen. Also bei der reinen Steuerhinterziehung können Sie entweder Einkommen verheimlichen oder Sie können Ausgaben übertreiben, also abzugsfähige Ausgaben, also das berühmte Geschäftsessen, was tatsächlich nur ein Essen unter Freunden war. Oder wenn Sie zu Hause Ihre Privatbibliothek auffüllen und das als Fachliteratur oder so absetzen. Von anderen weiß ich, dass sie ihre Wohnungen zu Hause renovieren lassen, das aber über ihre Firma abrechnen, wo es sich eben halt steuermindernd auswirkt und sie auch dadurch dann natürlich Geld sparen. Insgesamt haben sich im Jahr 2013 mehr als 26.000 Steuersünder in Deutschland selbst angezeigt. Die Abgaben, die Steuerhinterzieher zurückzahlten, um einer Strafe zu entgehen, bescherten den Ländern einen Geldsegen. Die höchsten zusätzlichen Einnahmen verbuchte Hessen mit 588 Millionen Euro. Bayern kam auf 230 Millionen Euro. Rein rechnerisch hat damit jeder Steuerhinterzieher nachträglich knapp 58.000 Euro bezahlt. Die hohe Steuermoral versagt offensichtlich dann, wenn es um den eigenen Vorteil geht. Auf die Frage, welche Gründe gegen Steuerhinterziehung sprechen, antworteten 23% Mangel an Gelegenheit. 36% gaben immerhin moralische Gründe an. Doch 47,9% hatten Angst vor Entdeckung und Strafe. Und deshalb muss man der Moral vielleicht manchmal einfach nachhelfen. Es schadet der Moral nicht, wenn hin und wieder mal eine Steuer-CD auftaucht. Also wir haben 2008 die letzte empirische Untersuchung gemacht und hatten da den Eindruck, dass es so eine Trendwende gibt. In den Jahren vorher, in den 90er Jahren, haben wir das festgestellt, ist es eher so gewesen, dass die Steuermoral schlechter geworden ist. Und das ist eben 2008, hat sich das etwas verändert. Kunst der Reduktion. Sich leicht machen, sich frei machen. Wer viel hat, ist immer abhängig. Schauen Sie, ein Mensch, der komplett fremdversorgt ist, der auf einem immer höheren Niveau der Geldversorgung sein Dasein fristet, erreicht irgendwann eine soziale Fallhöhe. Das heißt, wenn ihm jemand diesen monetären Teppich unter den Füßen wegzieht, fällt er ins Bodenlose. Das heißt, mit dem Wohlstand wächst die Angst. Dass genug aber doch genug ist, dass weniger manchmal sogar mehr sein kann, halten manche allerdings mittlerweile für das überzeugendere Lebenskonzept als die pure Jagd nach dem immer mehr und immer weiter. Da gibt es Menschen wie den 34-jährigen Sebastian Küpers, über den im vergangenen Jahr viele Medien berichteten. Er trennte sich bis auf ungefähr 100 Dinge von seinem gesamten Besitz und fühlt sich seither buchstäblich erleichtert. Die Journalistin Greta Taubert leistete ein Jahr Konsumverzicht, baute selbst Gemüse an, sammelte Pilze und tauschte Kleidung. Sie fühlte sich bereichert. Lebensformen, die sich in Mäßigung üben, weg vom Überfluss, weg vom Streben nach Geld, Konsum oder Karriere, sind in unserer Wohlstandsgesellschaft ein neuer gesellschaftlicher Trend. Hin zu einem, wie es der Oldenburger Wirtschaftsprofessor Nico Pech nennt, suffizienten, einem genügsamen und ebenso einem nachhaltigeren Lebensstil. Dass Gier darin keinen Platz mehr hat, ist klar. Dafür mache aber gerade diese Suffizienz frei. Frei von dem, was Nico Pech Wohlstandsverstopfung nennt. Wenn ich in einem Gemeinschaftsgarten für meine Familie und für mich die Nahrungsmittel oder einen Teil der Nahrungsmittel erzeuge, dann muss ich diese Dinge nicht mehr im Supermarkt kaufen. Wenn ich mich von meinem Auto verabschiedet habe, dann ist es mir egal, ob der Spritpreis auf 3 Euro oder 5 Euro, ich kenne mich nicht aus, ich habe ja kein Auto, steigt. Wenn ich mir einen Lebensstil angewöhnt habe, der das Fliegen, das Benutzen eines Flugzeugs schlicht und ergreifend gar nicht beinhaltet, dann kann es mir egal sein, was die Kerosinpreise oder was die Flugpreise machen oder wer da streikt oder was die Weltwirtschaft gerade macht. Sind wir also auf dem Weg zu einer Gesellschaft, in der das Sein, wie Erich Fromm schon in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts schrieb, wichtiger wird als das Haben? In der die Gier, die egoistische Suche nach mehr, zu einer antiquierten Lebensform wird? Einige Ökonomen, Psychologen und Neurobiologen bleiben da skeptisch. In Experimenten glauben sie herausgefunden zu haben, dass Gier etwas tief im Menschen Verwurzeltes ist. Das Experiment zeigt auch sehr schön, dass es eine sehr ich-zentrierte Interpretation gibt, sphärisch, wie weit man mit seiner Gier gehen kann. Der Innsbrucker Wirtschaftswissenschaftler Professor Matthias Sutter etwa stellte 2 Studententeams Geld in Aussicht. Team A bekommt dabei ohne Wenn und Aber 60 Euro. Team B werden auch 60 Euro angeboten. Allerdings hat Team A das Recht, von diesen 60 Euro selbst etwas einzufordern. Aber wäre es nicht fair, wenn auch Team B seine 60 Euro ganz behalten könnte? Die A-Teams, die kommen häufig gar nicht auf die Idee, nur einmal ganz kurz, dass man einfach gar nichts nehmen könnte und dann gehen alle mit gleich viel Geld nach Hause. Sondern die finden das okay, wir können jetzt den anderen das nehmen, dann machen wir es einfach. Die eigene Gier siegt über das Gerechtigkeitsgefühl. Und das ist jetzt eben nicht der deutsche Bankchef, sondern das ist eben ein kleiner Student, der irgendwie bei uns gut studiert und halt irgendwie Geld mit nach Hause nehmen möchte. Auch das zeigt dieses Experiment sehr deutlich. Es ist etwas, was wir alle haben. Die Aussicht auf einen finanziellen Gewinn scheint die Moral vieler Menschen zu unterhöhlen und manchmal sogar ihre Vernunft. Ein Produkt, das mit einem Rabattzeichen versehen ist, löst bei vielen Menschen einen unwiderstehlichen Drang zu kaufen aus. Langsam! Hilfe! In Hamburg-Wilhelmsburg wird ein sogenannter Restpostenmarkt eröffnet. Verkauft werden Schnäppchen aus Überproduktionen und Konkursen, Gartengrills, Schmuckschatullen, Elektrogeräte, Kochtöpfe. Bei der Eröffnung kommt es zu tumultartigen Szenen. Vor der Tür bilden sich lange Schlangen. Die Leute drängen in den Laden. Es kommt zu Handgemengen. Schließlich muss die Polizei gerufen werden. Der Kunde, der schaltet irgendwann mal um. Der Preis ist gut, ich muss kaufen. Und dann kommt dieser Urinstinkt eines Menschen durch, Jäger und Sammler. Der steckt hinten im Kleinhirn drin, er muss kaufen. Wir fanden ganz nett, dass wenn man Rabattsymbole präsentiert im Kernspintomographen, dass da Bereiche im Gehirn aktiv sind, die quasi mit mehr so emotionalem oder Bauchentscheidungsverhalten zusammenhängen. Rabattzeichen wirken sogar dann, das haben Experimente am Labor für Neuroökonomie der Universität Bonn ergeben, wenn die Produkte mit Rabattzeichen in Wirklichkeit teurer sind als die ohne Rabatt. Der Konsument wittert einen Gewinn und kauft. Dr. Bernd Weber vom Bonner Labor zeigte Probanden im Hirnscanner mittels einer Videobrille Produkte mit und ohne Rabattzeichen und stellte fest, Kaufentscheidungen werden emotional gefällt, nicht da, wo die Vernunft sitzt. Ja, das sind nicht wirklich die kognitiven Areale, die zeigen, dass man stark darüber nachdenkt, sondern mehr Bereiche, die jetzt Inselregionen genannt werden, die somit mit Bauchempfindungen zusammenhängen. Bauchempfindungen allerdings, die ihren Sitz im Gehirn haben. Denn tief hinter den Augen im basalen Vorderhirn befindet sich der sogenannte Nucleus accumbens, auch Belohnungszentrum genannt. Und dessen Aktivierung verursacht, nicht nur beim Menschen, ein ungeahntes Wohlbefinden. Der Mensch handelt unökonomisch, weil wir ein Belohnungssystem haben. Professor Christian Elger, Neurologe und Chef der Klinik für Epileptologie der Universität Bonn. Belohnungssystem ist eine Ansammlung von Nervenzellen in bestimmten Regionen des Gehirns, deren Aktivierung uns ein Wohlgefühl vermittelt, was durch nichts zu überbieten ist. Wenn man Versuchstieren Elektroden in diese Region einführt, ihnen beibringt, sich selbst dort elektrisch zu stimulieren, hören die nicht wieder auf. Sie verhungern, sie vernachlässigen Partner, was immer sie auch nehmen. Es gibt nichts Besseres als dieses Gefühl. Das heißt, ein solches Wohlgefühl steht auch in der Entscheidungshierarchie ganz oben. Wenn Sie jetzt einen ökonomischen Prozess nehmen und Sie aktivieren bei diesem ökonomischen Prozess dieses Belohnungssystem, dann kann der Mensch eigentlich rational kaum noch handeln, weil eigentlich das Ziel immer ist, seine Belohnung abzuholen und dieses Wohlgefühl zu erzeugen. Darauf ist er auch konditioniert. Geld, Geld. Sehen Sie, sagte er zu Frau Caroline, man muss Papa verstehen. Er ist bei Gott nicht schlimmer als die anderen, nur kommen für ihn seine Kinder, seine Frauen, kurz die gesamte Umgebung erst nach dem Geld. Oh, verstehen wir uns recht. Er liebt das Geld nicht wie ein Geiziger, dem nur daran liegt, einen großen Haufen davon zu besitzen und ihn in seinem Keller zu verstecken. Nein. Er will überall Geld hervorlocken, Geld aus jeder Quelle schöpfen, um zu sehen, wie es in Strömen ihm zufließt. Um all der Genüsse, all des Luxus, all der Vergnügungen, all der Macht willen, die ihm der Besitz des Goldes verschaffen kann. Was wollen Sie? Das liegt schon in seinem Blut. Geld scheffeln liegt dem Spekulanten Sarkar in Emile Zolas Roman »Das Geld« von 1891 im Blut. Heute meint Christian Elger, die Sucht nach immer mehr Geld mit den Mitteln der Neurobiologie beschreiben zu können. Geld hat ein ganz großes Problem, das Geld, ähnlich wie Kokain, unser Gehirn aktiviert. Das heißt, wir haben mit Geld fast eine Form eines Rauschgiftes. Geld steht ganz oben in der Hierarchie der Dinge, die das Belohnungszentrum des Gehirns aktivieren können. Denn Geld lässt sich in nahezu alles verwandeln, was Menschen begehren, seien es nun Schuhe, Autos, Macht oder Anerkennung. Hinzu komme aber noch, meint Christian Elger, dass die Aussicht auf ein Vermögen ein noch größeres neuronales Feuerwerk hervorrufe als der reale Besitz. Deshalb sei das Streben nach mehr und immer mehr sozusagen hirnphysiologisch vorprogrammiert. Im Kernspin zeigt sich, dass bei einem Orgasmus, einem Stimmungshoch durch Kokain oder beim günstigen Erwerb einer Aktie jeweils die gleichen neuronalen Netzströme aktiv sind. Kurz gesagt, unser Gehirn giert nach Geld genauso wie nach Sex. Geld zu bekommen aktiviert unser Belohnungssystem, Geld zu verlieren aktiviert Systeme im Gehirn, die mit aktiviert werden, wenn wir das Unangenehme des Schmerzes empfinden. Das heißt, das eine wollen wir auf jeden Fall vermeiden und das andere wollen wir bekommen. Die Ansprechbarkeit des Belohnungszentrums sei allerdings bei Menschen genetisch unterschiedlich. Es gäbe eine bestimmte biologische Disposition bei Menschen, die die Lust am schnellen, aber riskanten Geldgewinn fördere. So Christian Elger. Wenn man Persönlichkeitsfragebögen nimmt und die Gruppen in Introvertierte und Extrovertierte hat, dann hat der Extrovertierte ein viel schnelleres Anspringen des Belohnungssystems. Auch er ist stärker gefährdet wie der Introvertierte. Das hat, denke ich, für Führung und so weiter erhebliche Konsequenzen. Das Problem ist nur, dass der korrekte, introvertierte Buchhaltertyp in einer Vorstandsrunde wahrscheinlich gar nicht zu Wort kommt, wenn 5 Alpha-Tiere sagen, so, wir kaufen jetzt den Toyota-Konzern oder wir kaufen den Konzern oder kaufen den Konzern. Der Casino-Kapitalismus mit all seinen Auswüchsen und Krisen, also als Ausdruck eines außer Kontrolle geratenen Gierens und Spitzenmanager als gengesteuerte Finanzjunkies, die als bloße Sklaven ihrer vererbten Anlagen agieren und ihrer Gier nach immer mehr Profit nicht Herr werden können? Müssen sich Manager demnächst einem Gentest unterziehen? Ich denke, dass diese Erkenntnisse der Hirnforschung sollten allmählich auch einfließen in solche Strukturen, um Katastrophen zu verhindern, wie sie immer wieder ablaufen. Die 7 Thesen des Frankfurter Zukunftsrates zur Neuroökonomie, zu dem auch Christian Elger gehört, legten im Sommer 2009 nahe, Menschen mit genbedingter Finanzgier nicht länger in Führungspositionen einzusetzen. Unterlag da die neue Leitwissenschaft Neurobiologie nicht ihrer eigenen Selbstüberschätzung? Auch wenn sie empirisch zu untermauern vermag, was Mythologie, Religion und Philosophie schon ahnten, dass Habsucht, Gier, der Wunsch nach Mehrung des eigenen Wohlstands offensichtlich tief in der menschlichen Natur liegen, dass dem Streben nach mehr im Prinzip keine Grenzen gesetzt sind. Aber nicht die Charakterdefizite sind das Problem, sondern die Wirtschaftsordnung. Für uns selber, ohne Frage, ist es gut, sich immer wieder darüber Gedanken zu machen, bin ich eigentlich zu gierig, müsste ich eigentlich mein Verhalten ändern? Nils Goldschmidt, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Siegen. Aber für eine Gesellschaft löst es nicht das Problem, wenn ich sage, die Menschen müssen bessere Menschen werden, sondern die Menschen werden durch politische Regeln nur dann bessere Menschen, wenn ich andere Ordnung ermögliche, wenn ich Schlupflöcher stopfe, wenn ich Banken anders reguliere, wenn ich der Wirtschaft andere Regeln gebe und die auch durchsetze. Das heißt aber, die Spielregeln und nicht die Spieler der globalen Finanzwirtschaft ins Visier zu nehmen. Wenn wir überhaupt ein System haben, das die Möglichkeit hat, dem ökonomischen System Grenzen zu setzen, dann ist es die Politik. Das ist nicht immer einfach, das ist schwierig und natürlich versucht auch das ökonomische System oder die Akteure des ökonomischen Systems, der Politik entgegenzuwirken. Aber Politiker sind die einzigen innerhalb ihrer Aufgaben, die hier Grenzen setzen können. Wenn wir sehen, in vielen Bereichen funktioniert das ja auch ganz gut. Wir haben Dinge wie Monopolkontrolle, Fusionskontrolle, wir haben Vorkehrungen gegen unlauteren Wettbewerb, wir haben klare Regeln am Arbeitsmarkt. Aber immer, wenn neue Dinge auftreten, wenn neue Finanzmarktinstrumente da sind, wenn neue Marktideen da sind, wenn wir plötzlich digitale Märkte haben, dann muss die Politik natürlich auch wieder neu lernen und überlegen, wie können wir denn dort Regeln setzen, um den Markt zu zähmen, aber auch um das gierige Verhalten von Menschen eindämmen zu können. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Bislang allerdings scheint die regulierende Hand der Politik nur mit Mühen das aus der Balance geratene System neu zu justieren. Taumelt sie vielleicht, nach einem Wort von Peter Sloterdijk, von einer Improvisation in die andere? Zuerst der Crash des neuen Marktes, dann die Finanzkrise, dann die Eurokrise und demnächst vielleicht Inflation, Deflation, Ressourcenkrise, Krise der Sozialsysteme? Vielleicht lehrt die Geschichte des Kapitalismus ja gerade, dass die Krise zum System hinzugehört. Dass es eine riskante Gesellschaftsform ist, die zwar den Wohlstand vieler wie kein anderes System zuvor gemehrt hat, in der jeder aber auch ziemlich schnell zum Verlierer werden kann. Wirklich jeder? Nein. Der stets auf seinen Vorteil bedacht war, wird vielleicht zuletzt dazugehören. Und dann hätte der Börsenspekulant Gordon Gekko aus Oliver Stones Film Wall Street doch recht behalten, als er sagte: Die Gier ist richtig. Die Gier funktioniert. Genug ist nie genug. Von der alltäglichen Gier. Ein Feature von Ingeborg Breuer. Es sprachen Anja Niederfahrenhorst, Bernd Hahn, Jean-Paul Beck, Martin Schaller und Nina Lendfür. Ton und Technik Gunther Rose und Jutta Stein. Regie Rolf Meier. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2014.